die Sonne scheint. Oder dieses Bild hier. Kinder auf einem Bolzplatz. Alle stehen im Tor und blicken stolz direkt in die Kamera. Eins der Kinder krümmt sich ein wenig. Er wollte vor der Kamera eine Glanzparade machen, sagt Gerrit, und dabei hat er sich wehgetan. Hier, ein weiteres Bild. Wunderschön. Wo hast du das denn aufgenommen, Gerrit? In irgendeinem kleinen Dorf, auch hier in der Gegend Wertherbruch. Da darf ich ja jetzt schön der Kontrast von der Asche, dann noch die typischen Niederrhein, die Bäume. Und die Kinder, wie dann auch Fußball spielen, aber trotzdem in den ganz normalen Haussachen, also... Hier von den Yeah Yeah Yeahs, zuvor Shit Disco. Gerrit hat schon als Kind begonnen zu fotografieren, heimlich, mit dem Apparat seines Vaters. Die Bilder hat er immer unter dem Kissen seines Bettes versteckt. Als 12-Jähriger hat er begonnen, die Fotos seiner Auswärtsfahrten quer durch Deutschland mit eigenen Geschichten zu versehen. Als die Heftstärke erreichten, hat er eben das daraus gemacht, ein Heft. Unterwegs in Sachen Fußball, hat er es genannt. Die erste Auflage betrug 50 Stück. Irgendwann waren es 500 Hefte, die er eigenhändig vor den Stadiontoren verkaufte. Frühzeitig kam er zudem in den Besitz eines Presseausweises. Damit kannst du dich frei bewegen. In München, Hamburg, Berlin, Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum. Und in Haldern? Als Gerrit vor Jahren Wind bekam von dem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Haldern Popfestival, wollte er auch dort mit seiner umfangreichen Fotoausrüstung aufmarschieren. Aber Wolfgang Linneweber, Pressesprecher, Spiritus Rector und graue Eminenz des Festivals, sagte: Gerrit, du bist so jung. Wir haben Anfragen aus ganz Europa. Du kennst dich nicht aus. Wer will deine Bilder veröffentlichen? Mach mal weiter Fußball. Gerrit aber ließ nicht locker. Linneweber lenkte schließlich ein und vermittelte sogar den Kontakt zum Magazin Musikexpress. Als sich das Magazin per Mail bei Gerrit meldete, um Bilder einzufordern, hielt er das Schreiben zunächst für eine Spam-Mail. Heute, Jahre später, als gerade einmal 20-Jähriger, kennt er sich aus mit allem, was sich in den und um die sogenannten Bühnen oder auch Fotogräben herum abspielt. Bevor die Band die Bühne betritt, kommst du in ein Fotogramm rein. So, die ganzen, oftmals in der City, so das ganze Publikum steht dann da schon völlig angespannt und du siehst dann da die Gesichter. Und allein wenn du da in die Gesichter gucken kannst und auch später beim Konzert, wie du in die Gesichter reinschauen kannst, das ist ein schönes Gefühl, wenn du da so viele glückliche Gesichter siehst. Aber du läufst auf jeden Fall in den Rahmen ein. Und dann unmittelbar später betritt die Band die Bühne. Und dann merkst du natürlich, das Publikum kreischt, das Publikum tobt, das Publikum tanzt. Und das ist in dem Moment, denkt man ja irgendwo im Unterbewusstsein, obwohl man ganz genau weiß, sie jubeln für die Band, denkt man irgendwo so, sie jubeln für dich. Du guckst dann natürlich in die Menge und alle jubeln dir zu. Und das ist irgendwo, das ist ein Adrenalinkick. In the cupboard in case the party at your place. Oh yeah, it didn't feel right. Turning back to amber, red light. Red light spells a danger. Your baby cry. FDQ, FDP, Barbadies and Mozambique. Me, I'm on Decatur Street. Du darfst das Konzert nur drei Lieder lang fotografieren, was unterm Strich vielleicht so 10 bis 12 Minuten ausmacht. Okay, kann man sich mit anfreuen, nur muss man dann noch immer zu sagen, das ist ja allgegenwärtig, no flash. Also das halt beim Konzert hast du nicht blitzen. Ist okay, ich blitze bei Konzerten sowieso nie, weil ich möchte das Licht auch das sprechen lassen. Das, also die Kontraste müssen noch wirken und der Blitz und das meiner Meinung nach irgendwo kaputt. Aber es wird dann problematisch, wenn das Publikum hinter dir, gerade heute in dem digitalen Zeitalter, wo jeder ja mit seinem Handy die tollsten Fotos machen kann, einen integrierten Blitz in seinem Handy hat, wenn das Publikum hinter dir die ganze Zeit permanent blitzt, also sind deine Bilder, weil du ja nur eingeschränkt bist in deiner Zeit, zum größten Teil natürlich auch überbelichtet. Money back, guarantee. Lady drum, lady die. How'd you make your baby cry? FDQ, FDP, Barbadies in Mozambique. There's no one on Decatur Street. Dancing on the ceiling, dancing on the floor. You made me like it more and more. More and more, more and more, more and more. You made me like it. Dancing on the ceiling, dancing on the floor. You made me like it. Füße, Flaschen, VfL, der Fotograf Gerrit Starszewski aus Meerhoog. Nach der Schule haben seine Eltern ihn sanft gedrängt, eine kaufmännische Ausbildung anzutreten. Er hat das widerwillig getan und schon schnell ergaben sich Konflikte mit seiner eigentlichen Berufung, dem Fotografieren. Akkreditierungen anlässlich der Grimme-Preisverleihungen oder der Berlinale kollidierten nämlich schon mal terminlich mit dem Besuch der Berufsschule. Was tun? In einem Jahr fragt dich niemand mehr, ob du an jenem Tag damals auf der Berufsschule gewesen bist, machte Gerrit sich klar. Danach fiel die Entscheidung leicht. Wann und wo haben wir uns eigentlich kennengelernt, Gerrit? Er weiß es. Auf dem Melt-Festival vor 3 oder 4 Jahren. Richtig, so war es. Seitdem habe ich ihn oft getroffen, in Hallen und Clubs des Ruhrgebiets, in Köln, auf Festivals, vor oder in Fußballstadien. Ich finde die Art seiner Herangehensweise beim Fotografieren interessant und ungewöhnlich. Ich sehe was, was du nicht siehst. Vielleicht kann man sie so beschreiben. Gerrit interessiert sich zum Beispiel für die Schuhe von Künstlern, die auf der Bühne stehen. Die auf diesem Bild hier etwa gehören Michael Stipe, dem Sänger von R.E.M. Wer von uns, die wir in der 3., 8. oder letzten Reihe stehen, kann das sehen? Wer von uns weiß schon, ob die Protagonisten überhaupt Schuhe tragen? We'll be right back. von Schuhe hinübergeleitet zu Füßen. Das war jetzt vor 2 Wochen im Gebäude 9, ein grandioses Konzert. Also war bisher für mich das beste Konzert des Jahres im Gebäude 9 von Chick Chick Chick. Also der Frontmann davon, der ist so dermaßen da abgegangen, das habe ich auch selten erlebt, waren nur sehr schöne Fotos. Und er hat dann nach dem zweiten Lied hat er dann schon seine Schuhe ausgezogen, war dann halt dann nur mit seinen Füßen da. Und die Füße waren auch sehr behaart. Also ich habe noch nie gesehen, dass einer rotbehaarte Füße hatte. Und das war natürlich dann noch etwas, was mir natürlich in Erinnerung geblieben ist. Ja. Flaschen VfL, der Fotograf Gerrit Staszewski aus Meerhoek. Das Konzert der Libertines, die wir hier hören, 2004 im Kölner Club Gebäude 9, war Gerrits härtester Kampf. Vom Vorraum des Clubs bis an die Bühne zu kommen, das dauerte etwa eine halbe Stunde. Gerrit trug handfeste Blessuren davon, zahlreiche blaue Flecken. So dicht gedrängt hat er noch keine Menschenmasse erlebt. Vor den Stadiontoren, insbesondere des Ruhrgebiets, hat er schon vor geraumer Zeit Menschen entdeckt, die an Spieltagen nicht des Spieles wegen kommen. Sie tragen zahlreiche Taschen, Beutel und Tüten mit sich herum. Warum? Sie sammeln Flaschen, Pfandflaschen. Gerrit hat Respekt vor diesen Leuten, die von anderen mitunter schwer verhöhnt werden. Eine Knochenarbeit ist das, sagt er. Einige von ihnen hat er inzwischen näher kennengelernt. Eine flaschensammelnde Frau etwa. Sie hat ihm, nach einigen Treffen, schließlich ihr Familienalbum mitgebracht. Auf einem Bild darin sieht man sie unter anderem neben ihrem Cousin stehen, dem ehemaligen Außenminister Klaus Kinkel. It's alright, all von The National, der Fotograf Gerrit Staraszewski. Hier ist ein weiteres Bild. Das waren Aufnahmen, die damals in Essen entstanden sind. Und zwar war das damals auch bei dem Spiel Essen-Preußen-Münster. Das war seinerzeit September. Gerade dann, als die Bundestagsneuwahlen halt anstanden. Und der Präsident von Essen ist halt Bundestagsabgeordneter der SPD, Rolf Hempelmann. Und natürlich ist dann auch in der Nähe vom Stadion sehr viele Plakate hingen dort von ihnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Slogan war, aber sinngemäß mit uns wird alles besser. Und dann siehst du halt vor diesem Plakat, siehst du nicht nur einen, siehst du gleich drei Flaschensammler, wie diese halt dann die Flaschen da aufheben. Also das ist einfach schön, also klasse. Gelsenkirchen und Dortmund zu jedem Heim, sofern es passt, wenn die halt nicht zeitgleich spielen, ist halt immer eine Familie, die kommt man das jetzt nach Rossattingen. Also ist ein Vater, Mutter, die Großeltern und drei Kinder. Von da immer hin. So, und natürlich, wenn die dann mit sechs, sieben Leuten sind, da kommt natürlich einiges zusammen, weil die positionieren sich ja natürlich. Der eine steht an der Südtribüne, der andere steht an der Nordtribüne, die sind überall verteilt und immer, wenn die irgendwelche Tüten voll haben, gehen die halt zu so einem Sammelplatz, wo sie halt ihren Autohänger stehen haben, legen dann da die Sachen drauf, die Mutter bewacht das dann da immer, oder der Opa, weil er nicht mehr laufen kann, glaube ich sogar. Ja, und die fahren dann mit dem ganzen Anhänger zurück. Denn nur das Schöne ist dann da auch immer bei, die Leute kennen ja nichts. Die sehen eine Pfandflasche und die rennen da hinterher und die stürzen sich drauf und die haben auch keine Probleme mit, dass sie den Jungen, der vielleicht 10 Jahre alt ist, in den Mülleimer zu setzen und der Junge, ohne Handschuhe wohlgemerkt, wühlt dann überall rum, sagt er noch, aber das hat, da habe ich was gepiekst, mutet dann und der Vater sagt, ist egal, weiter, Junge. Und der Junge, weiter geht's, Papa. Flaschen VfL, der Fotograf Gerrit Staraszewski aus Meerhoog. Vor den Heimspielen des VfL Bochum im Stadion an der Kastropper Straße verschlingt Gerrit häufig mit seinem Bruder noch eine Portion Pommes beim Frittenstand von Horst. Der befindet sich auf der anderen Straßenseite, direkt unterhalb der Justizvollzugsanstalt Bochum, die entsprechend dem Stadion gegenüberliegt. Ob die Insassen die Pommes vom Horst wohl riechen können, hat Gerrit letztens mal seinen Bruder gefragt. Keine Ahnung, hat er gesagt. Geh doch mal rein und überprüfe das. Genau das hat Gerrit getan. You are alone, that's that. Nobody's home inside your head. You cannot even speak. Think everybody thinks you're a freak. So you wish you could be on a magic carpet. Yes, you wish you could be ever so transported from here, so why won't you break free? Und dann war ich dann halt da und habe dann die ganzen Eindrücke auf mich wirken lassen. So, mit dem JVA-Beamten bin ich dann auch in einem bestimmten Trakt nochmal mit ihm hochgegangen in die Werkstätten. Du hast da einmal die Buchbinderei und dann hast du noch einmal solche schöne Malwerkstatt. Und die Malwerkstatt liegt direkt gegenüber des Ruhrstadions und direkt auf einer Höhe. So, wir waren dann auch da, haben da auch fotografiert. Und wenn du halt von da guckst, du kannst zwar nicht ins Stadion reinsehen, aber du siehst, das ganze Dach ist da grün und grau. Also du hast eine ganz interessante Sicht. Und ich muss auch dazu sagen, ich hab mir wohl zumindest eingebildet. Also ich konnte die Pommes vom Horst riechen. And this time it's you who's making the moves. So tell me what's that deal? This time it's you. Dann mitten am Hof hast du noch ein schönes Gewächshaus und wie ich ja gerade angesprochen habe, wir waren auch in den Werkstätten drin und du hast dann in den Werkstätten, in der Malwerkstatt hast du ganz viele Kinderpuppen gehabt, die schönsten Kinderpuppen, die schönsten Farben und allein das finde ich interessant, den Gedanken, wenn die Puppen von irgendeinem Mörder oder von sonst was für einem Straftäter hergestellt werden, bemalt werden und die kleinen Kinder spielen damit, also ich finde den Gedanken daran finde ich auch interessant. Thank you. Grüße, Flaschen VfL. Der Fotograf Gerrit Staschewski aus Meerhoog. Na, hier stimmt aber was mit der Akustik gerade nicht, muss man irgendwie checken. I repeat, Füße, Flaschen VfL. Der Fotograf Gerrit Staschewski aus Meerhoog. Wir sitzen hier in einem Café in Rees am Niederrhein, reden und betrachten Bilder von Gerrit Staschewski. 2 Stunden mögen locker vergangen sein. Am frühen Abend wird im benachbarten Haldern eine Pressekonferenz anlässlich des kommenden Haldern Pop Festivals abgehalten werden. Danach sollen noch einige Bands spielen. Patrick Watson, Two Gallons, die Shoutout Louds und Lonely Deer. Gerrit will vorher noch nach Hause, um seine Kamera zu holen. Wir brechen deshalb auf und fahren die 10 oder 12 Kilometer bis nach Meerhoog. Am Wochenende sagt er, will er seinen Heimatverein unterstützen, den VfR Meerhoog, dessen Trainer Buttgereit einst Spieler bei Uerdingen gewesen ist und damals als Spieler auch am legendären 7:3 im Europapokal gegen Dynamo Dresden beteiligt war. Der VfR Meerhoog spielt in Bocholt und steht auf einem Abstiegsplatz. Vielleicht aber, sagt Gerrit, fahre ich auch zum Knallerspiel nach Duisburg gegen Essen. In den Knast in Bochum will er auch nochmal. Abends, wenn es dunkel ist und die Flutlichtmasten des benachbarten VfL-Stadions dann ihr bizarres Licht womöglich bis in den Gefängnishof werfen. Knast, Gitter, Zellen, schwere Jungs. Das alles scheint hier inmitten grüner Wiesen, Wälder und vereinzelter Gehöfte Lichtjahre entfernt. Ich habe vor Jahren mal einen ganzen Tag lang die vorbeifahrenden Züge in Meerhoog fotografiert, sagt Gerrit. Direkt da, wo heute Dixis Imbissstube steht. Früher war das noch eine Pizzeria. An dem Tag stand schon früh morgens die Eingangstür der Pizzeria sperrangelweit offen. Ich fand das komisch. Stimmt, sage ich. Und? Mittags, sagt Gerrit, stellte sich heraus, dass der Inhaber ermordet worden war. Die Polizei nahm meine Fotos mit. Auf einem war ein Wagen zu sehen, der vor der Pizzeria geparkt hatte. Und, frage ich weiter, die Spur versandete, sagt Gerrit. Der Täter wurde erst später gefasst. Es war der Kompagnon des Inhabers. Während Gerrit das erzählt, erreichen wir Meerhoog und halten an der Imbissstube, wo mein Wagen auch noch steht. Wir haben hier in Meerhoog auf einer Länge von 150 Metern 3 Imbissstuben und 2 Pizzerien, sagt Gerrit. Wie hieß nochmal dieser merkwürdige Fisch im Aquarium von Dixis Imbiss? Frage ich ihn unvermittelt. Ich hatte ihm davon nämlich erzählt. Löwenköpfchen, antwortet er. Mir ist schon häufiger aufgefallen, Gerrit hat ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Und seine Bilder, die sind noch besser. Süße Flaschen VfL. Der Fotograf Gerrit Staschewski aus Meerhoog. Seine Bilder kannst du dann und wann sehen im Musikexpress, in der Zeitschrift Rolling Stone. Dann gibt es eine Fußballzeitung aus Österreich, die in Wien erscheint und nach dem Wiener Codewort oder Kosenamen für Fußballer benannt ist, Ballestera. So heißt diese Fußballzeitschrift, für die Gerrit ebenfalls fotografiert. Oder aber du gehst ins Netz und findest Bilder von ihm unter anderem bei triggerfisch.de oder auch bei stadionwelt.de. Ich bedanke mich bei dir und euch fürs Zuhören, wünsche allen eine angenehme Nacht und viel Spaß mit Jürgen Domian und dem 1Live Talkradio. Mein Name ist Klaus Vier, alles Liebe, alles Gute, ciao. Die letzte Band, Lonely Deer aus Schweden, die an jenem Abend auch in Haldern nach der Pressekonferenz spielte und wohl auch im Sommer auf der Bühne des Haldern Pop Festivals sein wird. Ciao. The city, things been turning up, it seems I broke with it. The city, I don't wanna know the situation breaking me. This living, I don't wanna know the life that's haunting me. This living, I don't want my elbows make the way for me. The city, the city, I don't want to live a life. Es ist 1 Uhr.